muss kein schönes Wetter sein von mir aus, kann stürmen. Ich lach das ganze Jahr und jeder glaubt, es geht mir wunderbar. Ich grüße freundlich jedermann, wenn ich so spazieren gehe. Und ich habe meine Freude dran, wenn ich schöne Burschen sehe. Von mir aus kann's regnen und stürzt der Himmel ein. Ich bin vergnügt und werd es immer sein. Ich bin vergnügt.